waves. All is quiet and peaceful. As I open my eyes, I see a moonbow. Colors moving, changing and rotating like a kaleidoscope. I look around, but there's no one there. I'm still looking at the moonbow. Its brightness tickling my body, sending me signals. Das ist die brandneue Mariola Lopez. Enter my brain. Wir haben 22.26 Uhr und jetzt habe ich in der Leitung die Cindy, ja? Ja. Aus Oberbrechtal. Ja. Cindy, ich brauche jetzt von dir bitte 5 in der Brin. Enrique Iglesias. Ja. Santana. Ja. Cher. Ja. Jennifer Lopez. Ja. Nochmal Santana. Ja. Das gilt aber nur als einmal. Oh Gott. Hast du nicht noch was? Komm. Nein, ich fällt es nicht ein. Überleg doch mal, da waren alles nur Bretter da drin. Ja, ich überleg nochmal. Aber überleg mal, überleg mit dir mit. Hä? Ich überleg mit dir mit. Okay. Da ist doch noch der eine, der Latino-Mann. Latino-Mann? Ja? Shake your. Ricky Martin, komm, lass uns gelten! Hey. Heute ist Fasching, Cindy. Wir haben Faschingsfreitag. Hello und hallo. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for has arrived. It's now time to prepare your mind and your body for explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment. Das ist Rank One Airwave. Ein ganz dickes Brett, aber ist erst noch im Kommen, würde ich mal sagen. Der ATP-Remix ist das davon. Oh ja, da, ATP. Das ist das Stichwort nach Trailer. ATP, eine Legende. In England auch ganz dick drin. Charlie 2000 präsentiert ATP. Und zwar am 17. März in zwei Wochen. In der Diskothek von Factory Aachen. ATP und Space Kid. Oh, da verlosen wir noch ein paar Karten. Nachher. Da schlage ich jetzt zu mit House-Geschichten. Zum Beispiel dann später Blank & Jones. Das sind ja alles so die oberen Segmente, würde ich mal sagen. Aber jetzt werde ich langsam ungeduldig. Wo ist er? Wo ist Al? Mein Freund Al. Al? Ja, wo ist er? Tja, er ist wohl nicht daheim. Naja, er ist sicher nicht weit. Der Versagergestank liegt noch in der Luft. Ja. Die explosive Minute. Die Teledummies. Teledummies. Nochmal. Mal ehrlich, das hätte doch kommen müssen, oder? Wir haben 22.37 Uhr. Fasnachtsfreitag! Achtung! Wir unterbrechen das Programm für unsere intergalaktische Senderkennung. Hallo, ich bin der Rechner. Du befindest dich im Audioserver. Bitte gib dein Passwort ein. Ey, Lutz, was ist denn das Passwort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnt ihr jetzt mal das Passwort eingeben? Sag mal, hatten wir nicht Nasknitschel-Knitschels vereinbart? Ja, natürlich. Es war ja Nasknitschel-Knitschels, wenn ich das vergessen habe. Zugang erteilt. Beginne jetzt eigenmächtig mit der Abspielung weiterer Dokumente. super, auch ein ganz neues Teil. Destination Earth. Ja! Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Auf geht's, Schlag auf Schlag hier. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herr Schöner! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Er ist die neue von Sash. Und zwar nicht die Radioversion, die richtige. Uhr, der neue Sash. Natürlich gleich wieder mehrere Versionen. Aber zwei, drei sind echt gut. Wir haben Faschingsfreitag. Wir haben 23.10 Uhr. Faschingsfreitag! Bei Kentucky Schleifigen.

toutes les deux, l'amour ne fait qu'un. Je t'aime pour toujours et tu le sais bien. Tes lèvres sont sucrées, laisse-moi t'embrasser. Nous sommes faits l'un pour l'autre et ça tu le sais. Oh mon amour, laisse-moi te toucher, caresser ta peau. Schon mal. Faschingsfreitag, wie geht's? Mein Freund Erl ist noch gar nicht zu Bewusstsein gekommen. Und seine Frau schläft. Das gibt's ja nicht. Heute ist Faschingsfreitag. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Ich war verheiratet mit einem Schuhverkäufer und wir lebten. Das ist echt? Peggy, das ist kein Traum. Erl, sagt er deiner Frau Hallo. Hallo, Sumpfralle. Das darf nicht wahr sein. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos Adrenalin pur, genau. The end of the earth is upon us. And soon it'll all turn to dust. So get up! Forget the past. Go 1,000 miles in a jet airplane. Go out of your mind, go insane! Das ist der aktuelle Plattenplay. super mega stark. Ja? Rank 1 ist das, Platz 3 der Dance Charts. Also bei den Dance Charts, es gibt ja 4 oder 5, da ist alles so verschieden. Aber hier sind 3 kumuliert, da ist Platz 3. Platz 2 ist das Boot, U96, und Platz 1 Drop It Cube. Muss ich auch noch bringen, ha? Ich hätte es auch schon gemacht, wenn der Schuhverkäufer mich nicht da und hier aufhalten würde. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. We'll be right back. back. The bounce is back. Lass krachen. So, jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel. Und das ist ein bisschen der Zeit angepasst. Manchen gegen wird er so richtig gefeiert zur Zeit. Power Radio. Everybody, shake your body. Let's go. Shake your body. Everybody. King Tut's Tomb. Let's do it now. Mehr Action, mehr Power. The dark side. super stark, ja? Hypertrix, The Dark Side. Ich muss so schauen, Nachtschwimmer, dass ich die letzten 4 Wochen, wo ich noch hier bin, mit Kelly das klarbringe. Ja, ihr wisst ja, dass ich an Kelly ein Auge geworfen habe, aber Al ist immer dagegen. Aber ich habe ja noch. Ich werde es machen. Ich werde rangehen. Al, steckst du wieder? Was ist wieder los? Kann ich schlafen mit dieser verdammten Frau in meinem Bett? Komm, ich bin der richtige. Ich bin der richtige junge Mann für Kelly. Jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. 1, 2, 3. Hey Leute, macht die Leitung frei. So, und weil jetzt Charlie nur noch 4 Wochen da ist, bringe ich jetzt hier Gewinnspiele, die ich noch nie gebracht habe, nur selten mal. Und können Sie da mitschneiden, ha? The force of gravity makes you wanna move. It runs up your body. Weil ich kriege ja so viele Anfragen, wo gibt es die zu kaufen, so, das gibt es leider nicht, aber ihr könnt ja mitschneiden. Das ist auf jeden Fall als Privatperson möglich. Seid ihr bereit? Das ist jetzt ein Gemisch aus Jung und Alt. Jetzt kommt's. Haha! Da. 08.034.35.36. Bitte ruft die gebührenfreie Nummer an. Ja, hier ist er, der Frauenschwarm im ganzen Radioland. Bad Bunny kommt von einem Date zurück. Bad, wie sieht's aus? Absolute Fehlanzeige. Oh, schon wieder ein Tiefschlag, hä? Komm, Kelly, gib mir mal ein paar Tipps. Du kennst dich doch da aus. Du siehst die Tussi, aber bevor sie dich sieht, tritt ihr auf die Füße, damit sie nicht wegläuft. Dann sagst du zu ihr, ein schöneres Mädchen als dich habe ich noch nie gesehen und ich würde gerne eine unglaublich heiße Nacht mit dir verbringen. Keine Namen, keine Fragen, kein Bedauern. Komm, werd eins mit mir. Und das hältst du wirklich für besser als, tun wir es zusammen. Ich habe ein eigenes Schlafzimmer im Haus meiner Eltern. Nein, Bud, vergiss es. Das hat keinen Wert. Er ist eben, er stammt von seinem Vater. Als ich 4 war, habe ich das lustig gefunden. Ein Loser. So. Hoffentlich hat das jetzt Al nicht gehört. Al, ich hab nicht dich gemeint. Mikrofon bitte. Ruhe, Al, weg da. Johnny, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bandi-Kampfruf erscheinen. Ruhe, nein, nein! Bandi! Hilfe! Und das ist ganz neu. Geist, der Geist. Der Geist. Wer ruft mir? Du hast mich mächtig angezogen, an meiner Sphäre lang gesogen und nun? Du flehst eratmend mich zu schauen, meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehen. Mich neigt dein mächtig Seelenflehen. Da bin ich. Der Geist vom Geist. So ist es. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Das wird heiß. Jetzt hallo Markus aus Hecklingen und das ist der Nähe von Kinzingen, ja? Ja, richtig. Okay, und was meinst du, wer das wohl war? Das war die Gruppe 18. Oh no! Hätte von denen sein können, vom Gesang her, aber ist es nicht.